eine einsilbige Geschichte. Auch und gerade was die Aussprache betrifft. Man muss den Mund kaum öffnen dafür. Ich spreche ihn aus, es aus, tot, wieder und wieder. Ich starre drauf, immer wieder, T-O-D, wie eine Tonleiter. Spiel mir das Lied vom Tod, T-O-D, tue ich sonst nie. Ich lese von hinten nach vorn, von rechts nach links und erschrecke. Aus Tod wird Dot. Aha, da also steckt er gut versteckt. In jeder Mail, .com. Er wird also kommen, .com. Es ist wie immer. Man muss die Dinge erst einmal so richtig von innen nach außen, von links auf rechts ziehen, um zu erkennen. Ansonsten ist er aus dem öffentlichen Leben ja weitgehend verschwunden. Was soll er auch da? Trotzdem, warum ist es so still um ihn? Hallo? So still um ihn. Dafür gibt es womöglich ein ganzes Bündel an Gründen, beschränken wir uns auf die Musik. Grateful Dead, Christian Death, The Dead Milkman. Das war einmal. Verschwunden auch ist der Aberglaube, mit dessen Hilfe er, der Tod, früher völlig unverfänglich scheinende Situationen durch sein plötzliches Auftreten nachhaltig verdunkeln konnte. Blieb etwa aus unerklärlichen Gründen der Zeiger der großen Wanduhr stehen, konnte man schwören. Er ist in der Nähe. Kreisten Krähen oder Raben in hoher Zahl ums Haus, jaulte ein Hund, ließ sich in tiefer Nacht der Kauz vernehmen oder aber fielen einem im Traum sämtliche Zähne aus dem Mund, dann war er da, der Tod. Er, der so allgegenwärtig war, dass man ihm gleich mehrere Namen verpasste, die sich in ihrer Bedeutung durch rein gar nichts voneinander unterschieden. Hein, der Sensenmann, Schnitter, Tod. Wenn es damals zu später Stunde noch klopfte oder es klingelte jemand an der Tür, dann herrschte oft eine kurze Zeit lang eine merkwürdige Stille. Wer mochte das sein? Bevor dann jemand, zumeist der im Raum anwesende Großvater, laut ausrief: Herein, wenn's nur kein Schneider ist. Der Schneider stand in keinem sonderlich guten Ruf. Früher. Abbildungen zeigten und zeigen ihn zumeist als kleinen, schwächlichen Kerl. Der große deutsche Dichter und Zeichner Wilhelm Busch wird schon gewusst haben, warum er seine beiden Helden Max und Moritz ihre Streiche ausgerechnet neben einem Lehrer eben auch mit einem Schneider spielen ließ. Schneiderböck. Einige werden sich entsinnen. Kein Zufall übrigens dieser Name. Schneider und Böcke, Ziegenböcke, wurden seit jeher nur zu gerne als festes Assoziationspaar geführt. Die beiden, Max und Moritz, lockten den zierlichen Böck mit ihren hämischen Meck-Meck-Meck-Rufen auf eine Brücke vor seinem Haus, deren Stege sie zuvor angesägt hatten. Böck fiel in die Tiefe und wäre wohl ertrunken, hätten ihn nicht zwei Gänse wieder aus dem Wasser gezogen. Den armen Kerl, der einem Beruf nachging, der ursprünglich Frauen vorenthalten war. Schneider, früher, ja, sie galten auch als weibisch. Und als Verlierer. Wer beim Kartenspiel genügend Punkte hatte, war aus dem Schneider. Und ist das heute noch, wenn es ihm etwa gelingt, sich aus einer finanziellen Notlage zu befreien. Dann ist er aus dem Schneider. Der Verlierer hingegen hatte den Schneider. Beim Schützenumzug ging der Schneider immer am Ende des Zuges mit seiner Schneiderfahne. Vorneweg marschierten die mit den majestätischen Bannern. Und schlimmer noch, herein, wenn's nur kein Schneider ist. Das meinte im Grunde, wenn's nicht der Tod ist, der Einlass begehrt. Schneider, Schnitter. Of your skin, it keeps me alive, keeps me alive. You give me your love, you give me your love, you give me your love, and you give me your love, and you give me your love. Out of my mind, you give me your love, you give me your love, you give me your love, and you give me your love, and you give me your love. We'll be right back. Von der Gruppe Can, Spoon, zu Deutsch Löffel, den Löffel abgeben. Bevor der Knecht früher starb, musste er seinen Löffel an den Bauern abgeben, der Besitzer dieses Löffels war. Der befestigte den Löffel an der Wand, und wenn der Knecht gestorben war, kam ein neuer Knecht, und der bekam diesen Löffel, um zukünftig damit seine Suppe zu löffeln. Wenn er ging oder verstarb, musste er zuvor den Löffel wieder abgeben. Tod. Schneider, Schnitter, Sensenmann. Nun ist der Schnitter in seiner Grundbedeutung weniger ein zierlich geratener Schneider, welcher in devoter Haltung Maß anlegt bei den Herrschaften. Nein, er ist natürlich ein Mäher, jemand also, der die Ernte besorgt. Besorgte, bevor der Mähdrescher aufkam. Ein Sensenmann, der das Korn von den Halmen trennt, ein Kopfabjäger. Es gab da einen Politiker, dem exakt dieser Beiname anhing, Richard Jäger, genannt Kopfabjäger, ein Befürworter der Todesstrafe. Das ist lange her. Damals saß da im Bundestag auch noch der Jürgen Todenhöfer. Ich schweife ab. Nein, für mich war der Tod lange Jahre ein Missverständnis. Gewissermaßen zumindest, denn es gab da ein Lied, das ich über einen großen Zeitraum komplett missverstanden habe. Was natürlich daran lag, dass ich nicht Zeile für Zeile genau verstand. Von drei Männern ist da zu Beginn des Liedes die Rede. Sie kamen aus Westen, wollten ihr Glück machen und sie fassten einen fürchterlichen Entschluss. John Barleycorn muss sterben. Im Folgenden beschreibt das Lied die fürchterlichen Torturen, welche diese drei Männer dem armen Barleycorn zufügen, als sie ihn denn zu fassen bekommen. Erst viele Jahre, nachdem ich das Lied erstmals gehört hatte, wurde mir die wirkliche Bedeutung klar. John Barleycorn, zu Deutsch Johannes Gerstenkorn, war nichts anderes als der personifizierte, aus Gerste gewonnene Alkohol. Bier, Schnaps also. Und so sehr die Männer Barleycorn auch traktierten und zermalmten, Als der Sommer kam und mit ihm neben der Sonne auch der Regen, wuchs Barleykorn, wie es Pflanzen nun einmal tun, erneut heran und die Männer nahmen ihn wiederum aufs Korn. Am Ende landete er als Schnaps in ihren Mägen und ließ sie dem Alkohol verfallen. Ein Lied gegen die Trunksucht also, dessen Gewinner am Ende nicht die Lebenden sind, sondern der zu Tode gemahlene Barleykorn. There were three men came out of the west. Their fortunes for to try. And these three men made a solemn vow. John Barleycorn must die. They've plowed, they've sown, they've harrowed him in, threw clods upon his head. They've wheeled him around now. 'cause he's ground in between two stones. Und das, was ihn umgibt. Zum Beispiel dies, das Begräbnis. Eine unerwartet makabre Begegnung hatte ich vor einer Reihe von Jahren, als der Düsseldorfer DJ Orson mir zu einem sehr frühen Zeitpunkt von der Musik eines Mannes namens Burial erzählte. Der pure Zufall wollte es, dass ich Burials Debütalbum bereits wenige Tage nach der Begegnung mit Orson in den Händen hielt. Und Orson hatte mir bereits auch dies gesagt. Niemand weiß, wer dieser Mann ist. Es gelingt ihm, Burial, seine Tracks völlig anonym zu verbreiten. Orson hatte recht. Niemand konnte mir auch nur ansatzweise irgendetwas über die wahre Identität von Burial, zu Deutsch Begräbnis, berichten. Es blieb dann dem britischen Massenblatt Sun vorenthalten, den eigentlichen Namen des Künstlers nach hartnäckiger Recherche auszumachen und zu verbreiten. William Bevan. Das also war sein Name. Noch am Tag der Veröffentlichung durch Sun versuchte ich im Netz weitere Informationen zu erlangen. William Bevan. Ich gab das ein und fand nichts. Das heißt, ich fand sehr wohl etwas. Aber eben etwas, mit dem ich im Leben nie gerechnet hätte. Eine Bestattungsfirma. William Bevan. Im Familienbesitz seit mehr als 200 Jahren. Mit Sitz in Ross-on-Wye, einem vor malerischer Hügelkulisse gelegenen Dorf in England. Die Firma ist ganztägig erreichbar, 24 Stunden also, und sie bietet einen Komplettservice, der von Anzeigen und Danksagungen bis hin zum Erledigen von Ämterformalitäten reicht. Sonderbar. Ich suchte Burial, Begräbnis und fand William Bevan, die Seite eines Beerdigungsinstituts, garniert mit einem Strauß roter Rosen, unten links. Und ich will es gar nicht erst abstreiten. Ja, mich schauderte. First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza.

Irgendwann gehst du sogar denen aus dem Weg, die du doch eigentlich gut kennst und die dir nichts, aber auch wirklich rein gar nichts zugefügt haben. Aber du weißt, es ist nichts passiert. Bei ihnen nicht und auch nicht bei dir. Wie Mehltau liegt diese Lähmung über der ganzen Stadt. Das Leben ist kein Koffer ohne Griff, den man aufbewahrt, bis er leichter ist. Du stehst am Wasser und wunderst dich über Stimmen aus der Ferne, die nach dir rufen. Und in der Stadt vermuten die Leute die Wahrheit ganz unten in der Flasche, die sie gerade leeren. Das ganze Leben, singt Noel Gallagher, laufe ich vor Leuten davon, die für dich und mich nichts anderes bedeuten als den Tod. The death of you and me. ruhiger Lage. Spötter empfehlen da gerne schon mal eine Behausung mit Blick auf den Friedhof. Wenn es soweit ist, hast du es nicht weit, sagen sie und haben ja eigentlich recht. Ich wundere mich im Nachhinein, dass wir das genau so mal hatten, ein Freund und ich, damals. Zugegeben, die Ostenallee war nicht gerade schmal und dazu auch recht befahren. Trotzdem, auf der anderen Seite der Straße befand sich der Eingang zum Friedhof. Und rechts daneben die weiß getünchte Kapelle, vor der zum Abend hin oft Kränze und Topfpflanzen für Beerdigungen des folgenden Tages abgelegt und abgestellt wurden. Irgendwann war es wie in einem dieser alten Lieder von Hannes Wader. Wir torkelten spät nachts heillos betrunken über die Straße, griffen uns eine der Topfpflanzen und schleppten sie mit vereinten Kräften in unsere Wohnung. Nach einigen Wochen wurde sie welk. Da half kein Licht, kein noch so gut gemeintes Wässern und übrigens auch keine Musik für die Pflanzen, ja angeblich bisweilen empfänglich sein sollen. Popul Vuh, der Zorn Gottes, das war eine meiner Lieblingsplatten jener Tage, deren Titel mich womöglich in dem Glauben bestärkte, mich träfe schon nur zu bald tatsächlich der Zorn Gottes. Da war er wieder, dieser Glaube, dieser Aberglaube, dieses merkwürdige Gefühl. Ich ließ fortan die Finger von Grabpflanzen jeder Art und mied Friedhöfe, so gut es eben ging. Nur den zwischen Kaiser- und Kronprinzenstraße in Dortmund passierte ich eine Zeit lang regelmäßig, zügigen Schrittes. Bei einer Gelegenheit freilich hielt ich inne. Im Licht der Abendsonne tollten zwei Füchse zwischen einer Gruppe von Grabsteinen miteinander herum. Ich suchte kauernd Deckung hinter der gigantischen Grabtafel einer Kaufmannsfamilie und beobachtete ihr Treiben minutenlang. Irgendwann verzogen die Tiere sich ins nahegelegene Buschwerk und ich erhob mich, glücklich irgendwie. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Thank you. bester Feind. So wie ein Schluck Wasser ohne Mund hab ich den Ausblick oft verloren. Sein eigener Hofnarr sein.